Ja, wir begrüßen euch im Namen der Gruppe B17 zu unserer letzten Veranstaltung, unserer Veranstaltungsreihe zur Verunglimpfung der Nationen. So als allererster Hinweis, dieser übliche Hinweis, dass wir die Veranstaltung aufnehmen und wenn Leute Fragen stellen wollen und nicht aufgenommen werden sollen, das bitte sagen. Und wir stellen alle Mitschnitte der Veranstaltungsreihe auf unsere Internetseite, bis auf eine Ausnahme, was dann so in einer Woche oder so etwa passiert, weil die Veranstaltungsreihe dann ja auch zu Ende ist. Ja, zuerst wollen wir uns bei unseren beiden Referenten bedanken, dass sie hergekommen sind. Das ist einmal Jan vom AK Göttingen und einmal Lars Kottfase von der Hamburger Studienbibliothek aus Hamburg. Und da wir jetzt bei unserer letzten Veranstaltung unserer Reihe sind, wollen wir uns eigentlich nochmal bei all den bedanken, die bis jetzt auch immer gekommen sind oder regelmäßig gekommen sind und bei den paar Leuten, die uns, obwohl sie in unserer Gruppe sind, auch nicht sind, uns unterstützt haben dabei. Und wenn Leute uns eine allgemeine Kritik an der Veranstaltungsreihe oder sowas geben wollen oder Rückmeldung geben wollen, können wir das gerne noch irgendwie am Anschluss an die Diskussion machen oder irgendwie persönlich. Dann so als kurze Einleitung zu unserer Veranstaltung, warum wir diese Veranstaltung machen. Und der Hauptgrund ist eigentlich dazu, dass es, ja, nachdem wir jetzt mehrere Veranstaltungen mit verschiedenen Referenten gehabt haben, die halt inhaltlich verschiedene Aspekte zur Nation halt erläutert haben, wollten wir halt zum Abschluss eigentlich so eine Standortbestimmung machen, wo man inzwischen steht und, naja, wo Antifa-Politik in Bezug auf den deutschen Nationalismus inzwischen angekommen ist oder, ja, was so der Stand des deutschen Nationalismus ist und das Verhältnis einer Linken und gerade einer antideutschen Linken dazu. Dazu allgemein vielleicht als Einleitung, was sich so unserer Meinung nach in den letzten Jahren so passiert ist, wo man noch davon ausgehen konnte, dass es so in den 90ern gerade nach der Wende eine relativ starke Beschäftigung mit Nationalismus gab und gerade weil wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit größeren Befürchtungen, die es in der deutschen Linken gab, mit vermehrter Diskussion und Auseinandersetzung in den verschiedenen Bündnissen, die es deutschlandweit gab, hat das inzwischen eigentlich nachgelassen. Und man kann zwar sagen, dass bis 2000, 2001 so eine Debatte noch existiert hat, aber spätestens nach 2001 und man kann auch sagen, natürlich auch auf einer gewissen Ebene, spätestens nach dieser politischen Gretchenfrage der Bahamas, wie stehst du zu Israel? Spätestens danach, die sich die Fronten so verhärtet haben, dass es eigentlich eine Diskussion über das Thema eigentlich kaum noch gibt und für die Linke mehr oder weniger ja, irrelevant geworden ist und damit auch auf jegliche Auseinandersetzung irgendwie um auch alleine so Antifa-Konzepte eigentlich inzwischen vorbei ist. Also auch immer unserer Meinung nach einer der einschneidendsten Momente war sicherlich der 8. Mai 2005 und vielleicht teilen das nicht alle, aber auf jeden Fall alleine für mich persönlich eine der so einschneidendsten Erlebnisse, wo, obwohl es eigentlich schon vorher relativ allen deutschen Linken bewusst war, dass sie dort nicht alleine stehen werden und nicht die einzige antifaschistische Kraft sind, die sich da den Nazis entgegenstellt, hat man sich das halt noch sehr lange vorgemacht und hat dann spätestens am 8. Mai selber zusammen zwischen der Demokratiemeile am Brandenburger Tor und irgendwelchen bürgerlichen Linken, die Nazi-Demonstrationen blockiert haben und die dann von der Polizei auch verhindert wurde oder aufgelöst wurde, halt irgendwie seine Demo durchgeführt und selbst, wenn man das so bezeichnen will, die bessere Hälfte der Antifa, die sich sogar vorher noch eine Spaltung in dieses Bündnis gebracht hat, hat da dem Ganzen irgendwie inhaltlich überhaupt nichts entgegengesetzt gehabt und ist da trotzdem einfach mitgelaufen und hat auch inhaltlich eigentlich gar keine Akzente setzen können, die einem dann vorher doch in irgendwelchen Diskussionen angeblich noch so wichtig waren. Und spätestens danach gab es dann da auch gar keine Reflexion mehr zu, was denn am 8. Mai 2005 wirklich passiert ist. Und von den vereinzelten Artikeln in der Phase 2 oder so, wo man halt immer noch den Eindruck hat, dass da Leute so ein Selbstgespräch mit sich selber oder den wenigen Leuten einer antideutschen Linken führen, gab es da doch eigentlich, spätestens als die Antifa-Debatte dann auch 2005 zu Ende gegangen ist, die es dort immer noch gab, eigentlich geendet. Ja, und spätestens das alles wieder und von inhaltlichen Ausrichtungen wieder hat man ja auch spätestens zum G8-Gipfel wieder gehabt, wo man im Endeffekt die gleichen Fraktionen, die es vorher schon gab, wieder getroffen hat. Zum einen irgendwie Linke, der inhaltliche Bestimmung relativ egal sind und wo es einfach um diese simple Bestimmung gibt, jede Aktion ist erfolgreich, wenn wir besonders viele Leute mobilisiert haben, also das Gleiche, was Gruppen wie ALB, Avanti und so und was sie auch schon selber aktuell zum Beispiel in der ALB in der Debatte erläutert haben, als inhaltlichen Erfolgsmesser irgendwie eingeführt haben, hat sich da halt wieder offenbart und das, was so interventionistischer Linke formiert ist, halt die Politik danach gemacht haben, wie viele Leute sind wir, da genau das Gleiche gemacht haben, was wir auch 2005 schon gemacht haben und dann spätestens und dann auch selbst die Bündnisse wieder, die eine inhaltliche größere Kritik hatten, da zwar irgendwie inhaltlich ihre gewissen Differenzen hatten, aber dann trotzdem wieder dabei gestanden haben und dann auch so wirklich nicht wussten, wo denn dann ihre große Differenz sein soll. Naja, inzwischen ist das natürlich irgendwie so, G8 ist vorbei, die Verfahren, die da gelaufen sind, sind inzwischen auch schon vorbei, also jegliche Beschäftigung damit ist auch vorbei und eine große inhaltliche Reflexion des Ganzen hat man eigentlich nirgendwo erlebt irgendwie. Also das Einzige, was es gab, sind irgendwie immer noch diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von der interventionistischen Linken gibt es immer noch so Kongresse, aber da geht es dann halt primär darum, wie kriegen wir noch mehr Leute irgendwo hin und wie kriegen wir die Massen an Leute, die wir da zum G8 mobilisieren konnten für irgendwelche andere Politik dazu. Und eigentlich beispielhaft ist dafür eigentlich diese aktuelle Debatte, die es im Antifa-Infoblatt eigentlich gab, irgendwie die jetzt seit vier Ausgaben läuft, wo sich ALB, NS-Verherrlichung stoppen, die Ali hier aus Göttingen und jetzt in der letzten Ausgabe die Lea aus Leipzig geäußert haben und die ersten drei Gruppen man halt einfach den sehr massiven Eindruck hatte, dass es da eigentlich gar keine inhaltlichen Differenzen gibt, sondern nur dieses benannte Hauptsache viele Leute und wenn wir gegen Nazis irgendwie sind, das ist das einzig Interessante inhaltliche, irgendwie keine Reflexion, was in den letzten Jahren passiert ist und das einzig Interessante, was man irgendwie reflektiert hat, war rein dieses irgendwie, ja, und dann gibt es irgendwie strategische und organisatorische Probleme, die wir irgendwie bekämpfen müssen irgendwie und es gibt irgendwie Bündnisprobleme, die interessant sind, aber eine inhaltliche Bestimmung der eigenen Politik hat eigentlich nie erfolgt. Und da gerade dann zuletzt dieser Lea-Artikel bei aller Kritik, die man da dran haben wird an diesem Artikel, doch relativ amüsant wiedergespiegelt hat, dass man eigentlich selbst in den Kreisen halt all das, was vor Jahren und in den 90ern und bis 2000 mal diskutiert wurde und man als Standards wahrgenommen hat, eigentlich inzwischen vorbei ist. Ja, und dazu haben wir halt eigentlich unsere beiden Referenten heute hier, um halt genau diese Standortbestimmung zu vollziehen. Also wo ist man heute? Was genau ist unser Standpunkt und wie muss antideutsche Kritik eigentlich heute aussehen? Und gerade aktuell, vielleicht noch so als letzten Nachschub, hat sich das im nächsten Jahr, 2009, ist das schöne, wie es so schon heißt, Mauerfall-Gedenkjahr und 60 Jahre Bundesrepublik. Und man kann mit schon einem gewissen Grauen auf dieses Jahr sehen, weil es natürlich eine große Mobilisierung dazu geben wird, politische Aktionen, so genau hat man da bis jetzt noch nichts zu gehört, aber es gab aus verschiedensten Kreisen da schon Ankündigungen, dass es dazu Aktionen gab und in diesem Jahr hat man ja schon am 3. Oktober zum Beispiel in Hamburg und auch Berlin am Aufruf gesehen und dieses Jahr am 3. Oktober in Hamburg gab es eine sehr schöne Podiumsdiskussion, die Nie wieder Deutschland hieß, wo dann irgendwie eigentlich nichts bei Rom kam und das Einzige, was dann neu präsentiert wurde, wurde von Berlinern, wo dann die einzige Erkenntnis war, dass das, was es an antideutscher Kritik gibt, sei eigentlich alles total hinfällig und die große Erkenntnis war, Deutschland sei ja nicht die Welt, weil es einen Weltmarkt gäbe und man müsste eigentlich alles in der großartigen Erkenntnis im kapitalistischen Gesamtzusammenhang sehen. Und das war das, was da als irgendwie großer neuer Erkenntniszusammenhang gewonnen wurde. Ja, mit diesen Worten würde ich dann auch eigentlich aufhören und euch beiden das Wort übergeben. Ich fange an, ja? Alles klar. Okay, ja, vielen Dank an die Gruppe B17 für die Einladung. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir hier auf dem Podium so ein bisschen eine Arbeitsplanung haben, wobei ich gleich den einführenden, allgemeineren Teil übernehme, während Lars sich, soweit ich das verstanden habe, eine konkrete, an bestimmten Beispielen aufgezogene Themensetzung zurechtgelegt hat. Und von daher, wie gesagt, jetzt erstmal das Allgemeine. Was ich vorhabe, ist weniger ein ausgereifter Vortrag, bei dem jeder Gedanke schon zu Ende gedacht ist und wo ich mir jetzt selbst und euch jede gestellte Frage auch beantworten würde. Ich möchte vielmehr eine Frage aus einer ganz spezifischen Perspektive aufwerfen und beleuchten und hoffe, dass dabei sinnvolle Antworten auf die gestellte Frage erkennbar werden. Wichtiger ist mir aber eigentlich noch als die Frage die Perspektive. Die Perspektive besteht nämlich darin, was ist die sogenannte neue deutsche Ideologie, also das öffentliche Selbstbild der Deutschen, das sich irgendwie seit 1989 vor allem aber seit der Gründung der sogenannten Berliner Republik 1998 herauskristallisiert hat. Und die Frage, die ich dann beleuchten will, oder die wir vielleicht in der Diskussion beleuchten können, wäre die, warum antideutsch? Beides zusammen würde ergeben, anders formuliert, warum kann, darf oder soll eine Gesellschaftskritik heute eine antideutsche Zielrichtung haben, wenn sich der Gegenstand Kritik, der Kritik, nämlich Deutschland, heute doch ganz anders darstellt als zu der Zeit, aus der die antideutsche Kritik bis heute ihre Legitimität zu beziehen beansprucht, als die Deutschen nämlich Europa besetzt hatten und dabei waren, die Juden in ihrem Machtbereich auszurotten. Die einfachste Antwort auf meine Frage wurde mal von Egotronic in die schönen Worte gefasst: Scheiß Deutsche, nichts hat sich verändert. Aber diese Antwort ist offensichtlich falsch, denn während die Deutschen des Nazireiches ihre Identität bekanntlich zu einem Gutteil aus der Abgrenzung des eigenen gegen das Jüdische zogen, zieht die deutsche Ideologie heute ihre selbsterteilte Daseinsberechtigung vor allem aus der Abgrenzung der eigenen Identität gegen die Nazis, während die Meinungsführer gleichzeitig nicht müde werden zu betonen, wie wichtig bis heute der jüdische Einfluss auf das deutsche Kultur- und Geistesleben sei. Noch ein Beispiel: Das Deutschland nicht erst des Dritten, sondern bereits des Zweiten Reiches hatte den Militarismus zu einer Art Staatsreligion erhoben. Lange bevor die deutschen Kinder in HJ-Uniformen gesteckt wurden, trugen sie Matrosenanzüge, die auch erst seit Donald Duck niedlich sind, während sie im Kaiserreich die symbolische Zugehörigkeit zur vermeintlich stärksten Waffe des Reiches, nämlich der Kriegsflotte, ausdrücken sollten. Heute ist von solcher Militärbegeisterung bekanntlich nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, wenn heute die Bundeswehr in einen Kriegseinsatz zieht, dann nennt sich das eine friedensschaffende Maßnahme. Und die Kriegsberichterstatter zählen nicht mehr voller Begeisterung die Verluste des Feindes auf, sondern berichten von neuen Schulen für dessen Kinder und zeigen Bilder, wie Soldaten alte Damen in Kabul über die Straße helfen. Preußens Armee als verschämt bewaffnete Caritas. Die andere einfache Antwort auf die Frage, warum antideutsch, wäre, sie zurückzuweisen und zu sagen, gar nicht mehr. Es wäre dies eine Antwort im Sinne der Sonderwegstheorie, nach der Deutschland im 19. Jahrhundert von der Entwicklung der modernen westlichen Gesellschaften abgekoppelt wurde, einen Minderwertigkeitskomplex entwickelte, der in Größenwahn umschlug und schließlich in die Gaskammern von Auschwitz führte. Dann allerdings, umerzogen von den Westalliierten und erschrocken über die eigenen Verbrechen, hätten zunächst die Westdeutschen und später das ganze Land zurückgefunden in den Schoß der Zivilisation. Der einst aggressive völkische Nationalismus sei verschwunden und habe, so zumindest das Ideal, einem Verfassungspatriotismus in reiner Form den Weg geebnet. Wenn betrunkene Anhänger der Fußballnationalmannschaft, also heutzutage in Schwarz-Rot-Gold gekleidet, auf den Straßen tanzen und die Hymne grölen, dann sei das kein Chauvinismus mehr wie einst, sondern ein Bekenntnis zur Schönheit des Grundgesetzes und zu den Werten der westlichen Demokratie. Auch diese These erscheint mir, vorsichtig gesagt, fragwürdig zu sein, aber dennoch ist es genau dieses Bild, das sich in weiten Teilen des Auslands und in der deutschen Mehrheitsgesellschaft selbst durchgesetzt hat. Die Deutschen beziehen ihr durchaus anmaßendes Selbstbewusstsein heute daraus, dass sie ganz besonders schlimm gewesen, als Geläuterte heutzutage aber ganz besonders gut seien. Begonnen hat diese Entwicklung bereits mit 1968, als eine Generation damals junger Leute behauptete, sich per Deklaration vom postnazistischen Charakter der Eltern freimachen zu können, und spätestens 1985, als Richard von Weizsäcker die Niederlage der Wehrmacht zur Befreiung der Deutschen erklärte, begann diese Lesart auch das konservative Milieu der alten BRD zu erreichen. Zur eigentlichen Grundlage eines nationalen Selbstbewusstseins konnte die Abgrenzung von der eigenen nationalen Vergangenheit aber erst werden, als vor 19 Jahren diese Nation auf alten Fundamenten in vielerlei Hinsicht neu gegründet wurde, um in der neuen deutschen Ideologie der Berliner Republik anzukommen. Dazu brauchte es die Wiederkehr der alten deutschen Ideologie nicht mehr als Tragödie, sondern als tragische und oft auch tödliche Farce. Im Herbst 1989, als die DDR binnen weniger Wochen in sich zusammenbrach, vollzog sich in ebenso atemberaubender Geschwindigkeit die Wiedergeburt der Deutschen als Abstammungs- und Kulturnation. 40 Jahre lang hatte es ja das deutsche Volk nur in Sonntagsreden konservativer Ideologen gegeben, nicht aber im West- bzw. ostdeutschen Alltag. Dort trat die Vorstellung, Deutscher zu sein, zurück hinter eine Identität, die wesentlich vom Kalten Krieg geprägt war und von der Zugehörigkeit zu einem der verfeindeten Lager in der Systemkonkurrenz. Teile des Westens, respektive des Ostblocks zu sein, das gehörte in BRD und DDR nicht zuletzt deshalb zur unmittelbaren Erfahrungswelt, weil jeder männliche Bürger einen Gutteil seiner Jugend damit verbrachte, den militärischen Überfall zu trainieren auf die jeweils andere Seite des Stacheldrahts. Wohlgemerkt, das soll hier natürlich keineswegs lamoyant klingen, die Unterdrückung des deutsch-völkischen Wahns zugunsten der bürgerlich-demokratischen oder selbst der marxistisch-leninistischen Ideologie war zweifellos eine zivilisatorische Errungenschaft des Kalten Krieges und der Berliner Mauer. Als die Mauer dann allerdings fiel, schienen sich diese über 40 Jahre gewachsenen, geteilten Identitäten innerhalb von 40 Tagen in nichts aufzulösen, ganz als wären sie nie etwas anderes gewesen als eine Maske zur Täuschung der Besatzungsmächte, die man so schnell wieder ablegen konnte, wie man sie aufgesetzt hatte. Illustrieren lässt sich das anhand des Wandels, den die Protestbewegung in der DDR durchlebte. Am 9. Oktober 1989, als 70.000 Demonstranten auf der Leipziger Ringstraße gegen den Alleinherrschaftsanspruch der SED protestierten, ging es noch um Bürgerrechte, im Prinzip um die Einführung eines parlamentarischen Systems unter sozialistischen Vorzeichen. Bei der Massenflucht in die BRD ging es um das materielle Interesse der DDR-Bürger, am wahren Reichtum des Westens teilzuhaben. Die Leitparole Anfang Oktober lautete bekanntlich noch: Wir sind das Volk. Und dieser Volksbegriff stand noch unter einem vulgärmarxistischen Einfluss, der sich nunmehr gegen seine Urheber wendete. Das Volk, das sind wir hier unten, ihr da oben im ZK und im Politbüro, im Staats- und im Ministerrat, ihr seid die Unterdrücker, gegen die wir auf die Straße gehen. Nur 40 Tage später, als die Mauer gefallen war und die SED-Bürokratie mehr oder weniger kampflos kapituliert hatte, da sprach dann plötzlich niemand mehr von der Reform der DDR und selbst von der Lust auf Mallorca statt Plattensee und auf Passat statt Trabant war nur noch am Rande die Rede. Plötzlich schien es nur noch darum zu gehen, eine historische Teilung aufzuheben, die bis dahin seit langem als endgültig angesehen worden war, als historisches Ergebnis des Zweiten Weltkriegs eben, an dem zu rütteln niemand mehr so ein rechtes Interesse hatte. Aus Wir sind das Volk wurde nach dem 9. November Wir sind ein Volk, und dieser Volksbegriff stand nicht mehr für die Einheit der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter, sondern schloss die politisch und ökonomisch Herrschenden mit ein, suchte als sein identitätsstiftendes Moment in jenem sekundär gewordenen, Glauben an eine Blutsgemeinschaft der Deutschen, die auch 40 Jahre der staatlichen Nicht-Existenz schadlos überstanden haben sollte. In den beiden Deutschland selbst erschreckte diese Entwicklung damals nur einen kleinen Kreis von Linksradikalen, aus dem bald darauf die ersten Antideutschen hervorgehen sollten. Im Ausland dagegen fürchteten viele sofort die Wiederkehr des Crowds narzisstischer Prägung. Maggie Thatcher etwa soll deshalb im Herbst 89 erwogen haben, die britischen Streitkräfte in Deutschland ausrücken zu lassen und das Besatzungsrecht zu verhängen. Und zunächst konnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, als wollten die Deutschen 1990 dort weitermachen, wo sie 1945 gezwungenermaßen aufgehört hatten. Dass Franz Beckenbauer nach dem Sieg der Fußball-WM 1990 sagte, Deutschland wird auf Jahre hinweg unbesiegbar sein, mag heute lächerlich klingen, spiegelte damals aber einen weit verbreiteten Glauben wider, der sich nur scheinbar auf Sport bezog. Während sich der neu-alte gesamtdeutsche Nationalismus auf dem Fußballplatz und bei den Einheitsfeiern öffentlich als Verbrüderungsideologie zelebrierte, wendete sich seine notwendige dunkle Seite, der Hass auf das andere, gegen Migranten und Flüchtlinge. Der Spiegel titelte »Das Boot ist voll«, die CDU machte Wahlkampf mit Parolen wie »Deutschland ist kein Einwanderungsland« und Ortsnamen wie Hoyerswerda, Mölln, Solingen und vor allem Rostock-Lichtenhagen stehen bis heute für die bisweilen tödlichen Folgen, die die Vereinigung in ihren ersten Jahren nach sich zog. Dass die Landesregierung in MacPom den Pogrom von Rostock heimlich unterstützte und dass die SPD ihn schamlos zum Anlass nahm, sich vom Asylrecht zu verabschieden, zeigt, dass die damalige rassistische Stimmung keineswegs nur die Sache von ein paar unterprivilegierten Wendeverlierern war, sondern auf halbem Weg zum Staatsprogramm. Kurz, es schien, als wären die Deutschen von einst in gewisser Weise tatsächlich zurück. Dann aber geriet dieser Weg, diese Restauration eines alten deutsch-völkischen Nationalismus ins Stocken, und es gab einige Gründe, warum das so war. Zum einen sind die alten Identitäten aus dem Kalten Krieg eben doch nicht ganz verschwunden, beziehungsweise sie sind schnell zurückgekehrt. Die Ossis blieben Ossis, weil sie den Westen für das Ausbleiben der blühenden Landschaften und für Arbeitslosigkeit, Armut etc. verantwortlich machten. Die ab Mitte der 90er Jahre aufkommende Ostalgie hat ungeheuer reaktionäre Züge, und sie steht keinesfalls im Widerspruch zu den rassistischen und antisemitischen Ressentiments ihrer Anhänger, aber sie verträgt sich schlecht mit dem Deutschland-Einig-Vaterland-Taumel der Vereinigungsära. Der Staat als Ganzes wiederum blieb auch ideologisch eingebunden in das westliche Bündnissystem, und bei der bis 1998 regierenden CDU gab es eben nicht nur den deutschnationalen Stahlhelmflügel, sondern auch die Transatlantiker, die gar nicht daran dachten, den USA als alter Schutzmacht aus dem Kalten Krieg an den Karren zu fahren. Und schließlich, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, nach Auschwitz musste der deutsche Nationalismus immer ein Nationalismus mit schlechtem Gewissen bleiben. Eines Gewissens, das seinen Ausdruck fand in den hunderttausenden Lichterketten-Antifaschisten, die nach den Pogromen und Mordbrennereien auf die Straße gingen, um ihre Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen. So peinlich das auch war, stellte es doch den Bruchpunkt dar für den neu-alten Nationalismus. Er ließ sich nicht mit der Erinnerung an die deutschen Verbrechen versöhnen. Das klappte dann allerdings einige Jahre später unter ganz anderen Vorzeichen. Die eigentliche Geburtsstunde der neuen deutschen Ideologie war die Wahl von Rot-Grün 1998, sozusagen die Machtergreifung derjenigen, die in Gegnerschaft zu ihren Nazi-Eltern politisiert wurden. Als Regierung gelingt es ihnen innerhalb weniger Jahre, ein nationales Selbstbewusstsein zu prägen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Das Deutschsein wegen Auschwitz. Weil die Vernichtung der Juden für alle Vorgängerregierungen eine Riesenhypothek, um die sie sich herumlügen wollten, indem sie den 8. Mai 1945 zur Stunde Null erklärten, verlegte die Berliner Republik die Geburtsstunde des neuen Deutschlands einfach ein paar Monate zurück und in die Gaskammern der Vernichtungslager. Deutschsein hieß jetzt, aus Auschwitz gelernt zu haben. Das Leiden an der Shoah wurde definiert als der Katharsis-Effekt der Deutschen, als das andere gelten seit Schröders Aufstand der Anständigen, nicht mehr die Migranten, schon gar nicht die Juden, die sich jetzt teilweise sogar Deutsche nennen dürfen, sondern die Nazis, die ihrerseits plötzlich als antideutsche Staatsfeinde definiert sind. Sie sind die einzigen, die man als deutscher neuen Typs noch hassen darf. Sie sind das andere der Berliner Republik. Heißt das jetzt, dass die Sonderwerkstheoretiker recht haben und die deutschen Musterdemokraten westlichen Typs geworden sind? Keineswegs, denn zum einen beruht das beschriebene Selbstverständnis zum guten Teil auf Selbstbetrug. Auch wenn türkische Migranten inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben könnten, gelten sie doch nach wie vor keineswegs als echte Deutsche, wie etwa ein Einwanderer in die USA auch nach seiner Einbürgerung selbst dortigen Rassisten als ein echter Amerikaner gilt. Nach wie vor sehen sich die Deutschen als eine Abstammungs- und damit letztlich als eine völkische Gemeinschaft. Und zum anderen, das ist entscheidender, hat die Anerkennung von Auschwitz als Grund eines deutschen Nationalismus die Deutschen von ihrem schlechten Gewissen befreit. Ressentiments, die erhalten geblieben, die den Narzissmus überlebt haben, können sich damit wieder offen zeigen. Die Bindung an den Westen ist lose geworden. Anti-Amerikanismus, moralischer Antikapitalismus, Antizionismus können sich wieder offen gerieren und erscheinen seinen Trägern nicht mehr als Ausdruck der alten Ideologie, sondern als Ergebnis einer Abkehr davon. Sogar der Wille, dass am deutschen Wesen die Welt genesen solle, erscheint seinen Träger plötzlich als um die Ecke gedachte Lehre aus der Vergangenheit. Sie kommt ganz ohne schlechtes Gewissen daher, und das macht sie gefährlicher, als es die Anknüpfung an den alten Nationalismus nach 1990 je hätte sein können. Vielen Dank. Also ich danke auch herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich werde versuchen, an genau das anzuknüpfen, die Frage, was veranstalten die Deutschen eigentlich in Bezug auf nationale Identitätsstiftung genau mit Auschwitz? In welche Aporien und welche Probleme geraten sie damit? Und warum ist eigentlich vielleicht eins der Probleme, auch gerade für so eine Frage wie Standpunkt, dass man eigentlich nie wirklich genau weiß, was die Deutschen da gerade wollen, weil sie es selber nicht so richtig wissen? Ich werde das an zwei Punkten, also einmal die Frage der Kulturindustrialisierung von Gedenken, diesen ganzen Vergangenheitshype und dann andererseits den Libanon-Einsatz als das merkwürdig von allen Seiten beschriebene Triumphstück dieser Wiedergutwerdungsideologie. Dass im Titel und in der Ankündigung von heute Abend die genannte Ära, die rot-grüne Zeit, der Irakkrieg. Mein Gott, wie lang ist das eigentlich alles schon her? kaum noch zu erinnern. Nicht, weil seitdem so schrecklich viel passiert wäre, sondern eigentlich ziemlich genau, weil seitdem nichts irgendwie groß anders geworden ist, weil sich eigentlich die Gegenwart ziemlich zäh dahinschleppt und in der Großen Koalition eigentlich einen adäquaten Ausdruck des vor sich hinwurstelns und nicht nach vorne und nicht nach hinten kommen gefunden hat. Dass diese Große Koalition tatsächlich erst seit 3 Jahren regieren soll und nicht schon seit einer Ewigkeit, ist tatsächlich schwer zu glauben. Die abgrundtiefe Zukunftslosigkeit dieser Gesellschaft, die sich wirklich in einem Projekt wie der Großen Koalition, aber auch insgesamt in einer Stimmung davon, dass niemand so richtig weiß, was er eigentlich machen soll mit dieser Zukunft, ob es da irgendwelche Perspektiven gibt. Also diese absolute Zukunftslosigkeit der Gesellschaft findet ihren Ausdruck genau in der Faszination mit der Vergangenheit. Darin ist die heutige Stimmung, wo ja das ständige Konsumieren von Fernsehaufführungen, Ausstellungen und sonstigen kulturindustriellen Verwurstungen von nationalsozialistischer Vergangenheit immer noch en vogue ist, tatsächlich ihr legitimes Erbe der rot-grünen Ära, in der das ja so richtig losgegangen ist und in der eigentlich in diesem rot-grünen Projekt, was ja ein komplett moralfreies Machtprojekt war, was durch nichts anderes zusammengehalten wurde, als den Wunsch, endlich nochmal jetzt so mit 50 was abzugreifen, wofür man 30 Jahre lang protestiert hat. Also was durch nichts zusammengehalten wurde, als eben diesen Machtwille, hat ja seine einzige Legitimationsressource gefunden in diesem Wir sind die, die uns ehrlich der Vergangenheit stellen. Bis heute, wie gesagt, boomt diese Kulturindustrialisierung der Vergangenheitsbewältigung ungebrochen. Wenn früher irgendwie in dem Schweigen, in dem, was dann 68 immer so kritisiert wurde, auch zu Recht immerhin noch die negative Anerkennung steckt, würde man über die Vergangenheit reden, würde man also die Wahrheit darüber sprechen, dann würde es dieser Gesellschaft, würde es dem Leben nach Auschwitz tatsächlich ins Herz treffen, müsste sich etwas ändern. Genau diese negative Anerkennung der Wahrheit verschwindet im allseitigen Geschwätz. Heute kann man tatsächlich plaudern über die Vernichtung. Ist das ein legitimes Thema für Soirees, Theateraufführungen, einen gemütlichen Abend vorm Fernseher oder auch, wie Schröder das geplante Holocaust-Mahnmal ja bezeichnet hat, ein Ort, wo man gerne hingeht. Diese Integration von Auschwitz in die Wohlfühlkultur bedeutet ja nicht nur die endgültige Enteignung von Sprache, der Möglichkeit, also tatsächlich Wahrheiten auszusprechen, die wehtun, ist eine Absage an Moral, Verantwortung, Individualität, also die Bereitschaft zu reden, ohne irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Eine Leugnung der Vergangenheit im gewissen Sinne, die sich nicht nur ihrer Motive bedient, sondern gerade im Zeichen der Vergegenwärtigung dieser Vergangenheit stattfindet. Man kann erstmal feststellen, dass es 2 gute Gründe gibt dafür, was die Gesellschaft ist. Es sind ja nicht nur die Deutschen, es ist ja wie der Triumph irgendwie von sowas wie der Untergang, der ja beinahe einen Oscar gewonnen hätte, zeigt. Es ist ja nicht nur ein deutsches Bedürfnis, dieses Schwätzen, Konsumieren, konsumierbar machen der Vergangenheit, es ist ja schon ein weltweites Bedürfnis. Aber was natürlich insbesondere die Landsleute erstmal davon haben, wer es schafft, nicht mehr voller Entsetzen irgendwie zuzuschauen oder lieber wegzuschauen, wenn die Rede ist von Leichenbergen, von 6 Millionen Ermordeten, von 20 Millionen Hingeschlachteten im Weltkrieg, sondern wer das gerne guckt, der ist natürlich ziemlich verdächtig. Wer sich nicht gemeint fühlt, wer es schafft, vor der Wehrmachtsausstellung bei der Eröffnung irgendwie im Galakleid oder im schwarzen Anzug ein Glas Sekt zu trinken, vor den Bildern von hingerichteten Opfern, der ist wirklich hart genug für die heutigen Zeiten. Der schafft es auch, tatsächlich mit dem Verhungern in der dritten Welt, mit dem Abschieben von Flüchtlingen, mit dem Psychiatrisieren, mit dem Verarmen, mit all dem zu leben, ohne davon weiter gerührt zu sein. Der schafft es also tatsächlich, Kultur nach ihrem Untergang zu betreiben. Der spezifisch deutsche Gewinn besteht natürlich, das wäre der zweite Punkt, in der Auffrischung eines Bandenzusammenhalts. Wenn man sagen kann, dass der Zusammenhalt, also dass die Fortdauer der deutschen Nation, die Transformation der Volksgemeinschaft in eine parlamentarische Demokratie darüber gelungen ist, dass die Leute ihre Zusammengehörigkeit vor allen Dingen darüber gefunden haben, dass alle eine gemeinsame Leiche im Keller hatten oder dass jeder von dem anderen genug wusste, was den belastet oder auch, dass sie alle gemeinsam eigentlich eine Beute zu verteidigen hatten, ob das nun im individuellen Erbe oder in den Früchten eines auf Zwangsarbeiterknochen aufgebauten Wirtschaftswunders bestand. Wenn dieser Bandenzusammenhalt also in den ersten Jahrzehnten nach 1945 sozusagen unmittelbar evident allen Beteiligten war, verflüchtigt sich das mit dem Wegsterben der unmittelbaren Tätergeneration natürlich zunehmend, wird abstrakter und verliert an Kraft. Es ist, als müsste eigentlich dieses ständige sich mit sich selber beschäftigen, mit der eigenen Vergangenheit sich selber beschäftigen. Es ist, als müssten die Deutschen sich selber am meisten daran erinnern, was für Halunken sie eigentlich mal waren, um überhaupt noch einen Grund zu finden, sich als Deutsche zu begreifen. Lieber eine Identität als Täterkind als gar keine. Wie gesagt, es ist eine Gesellschaft ohne Zukunft und das ist dann ihr adäquater Ausdruck. Dennoch darf man nicht vergessen, bei der unglaublichen Erfolgsgeschichte dieses politischen wie kulturindustriellen Auschwitz-Recycling, Erfolgsgeschichte auf jeder Ebene, sei es nun auf dieser politischen, wir bombardieren Belgrad wegen Auschwitz, sei es eben auf der Ebene, wir alle haben was zu reden, Mutter, Tochter und Oma und Sohn und Opa haben endlich einen Gesprächsgegenstand. Wie war das denn damals? Oh, und ist ja spannend und ach und je. Aber auch eben einfach auf der Ebene von Förderung und Filmpreisen ist das Auschwitz-Recycling eben nicht einfach nur eine Erfolgsgeschichte, sondern immer zugleich ein Krisensymptom. Also eben ein Symptom dieses eigentlich zerfallenden gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und Krise ist, wie man weiß, nicht mit noch so viel Bauernschlaue einfach abzuschütteln. Inwiefern dieses Auschwitz-Recycling, diese kulturindustrielle Vergangenheitsvergegenwärtigung immer wieder das reproduziert, also die Zerfallstendenzen, die sie abzuwehren meint, wofür sie eigentlich da ist, sie abzuwehren, kann man an so ein paar Dingen schlaglichtartig beleuchten. Ich nenne mal einfach drei. Der erste Punkt, zu gierig wie stets wollen die Deutschen eigentlich alles zugleich. Sie wollen sich irgendwie schon mit den Tätern identifizieren, natürlich nicht als Täter, aber schon so als Menschen wie du und ich, als welche, die auch das schwere Schicksal hatten, als Zeitzeugen eben, die wirklich was erlebt haben und bei denen deutlich mehr los war als in der normalen, typischen 90er Jahre Klein- bis Mittelbürgerjugend heutzutage, also was die alles durchgemacht haben, meine Güte. Sie wollen sich aber auch gleichzeitig mit den Opfern identifizieren, denn Opferbonus ist natürlich das, worauf es ankommt. Opfer ist ja das, was man für eigentlich nichts verantwortlich machen kann. Und darüber kann man ja sogar sagen, dass dieser ganze Vergangenheitsdiskurs angefangen hat, so richtig massenwirksam zu werden, indem man sich schamlos irgendwie bestimmte Opferschicksale bemächtigt hat, groß rausgestellt hat. Irgendwie das jüdische Leben in Berlin, große Ausstellungen und keine Ahnung, die Holocaust-Serie und ach Gott und die arme Familie und was die alles durchgemacht hat. Also bis zurück eigentlich zu Anne Frank und das berühmte Zitat, was Adorno dann singt. Also die hätte man ja nicht vergasen müssen. Dieser Bemächtigungswunsch also gleichzeitig sich mit den Opfern identifizieren wollen, wie den Tätern, was dann ja in solchen Figuren wie die armen Wehrmachtssoldaten, die natürlich einerseits wirklich Schlimmes begangen haben, aber andererseits ja so traumatisiert irgendwie aus dem Krieg wieder zurückgekehrt sind. Die armen Heimatvertriebenen, wo ja in keinem der neuen Filme irgendwie fehlt, dass das auch schon zum Teil ein bisschen schwierig da alles war, in, wo die herkamen, und dass es da auch manche linientreuen Nazis gab, aber trotzdem dann auf der Flucht waren sie ja doch arme Schweine. Also genau dieses Obszöne ineinandergehen produziert eigentlich weder das, was man von den Tätern will, also eine selbstherrliche Identität, noch das, was man von den Opfern will, also ein Freisprechen von aller Verantwortung, sondern ziemlich gesichtslose Hanswurste. Und tatsächlich ist es ja auch das, was die Nazis waren. Waren ja nicht mehr als Hanswurste, wenn man sich von ihnen, wenn man sich ihnen sozusagen als Mensch, von Mensch zu Mensch nähern will. Dass die Opfer selber am wenigsten eigentlich in dieses Opferschema passen wollen, also in das, was man sich so vorstellt, was man sich so wünscht, Opfer sein, das heißt, man kann für nichts was für, sondern dass die tatsächlichen Nachkommen der Überlebenden, ob nun als Menschen, die in Israel einen Staat gegen jede Logik der Geschichte aufbauen oder die sich in Amerika per Sammelklagen wehren, also gerade nicht in ihr Opferschicksal fügen, produziert daher immer, weil sie sozusagen nicht in das Identifikationsschema passen, Ressentiment, Wut und die Nachverfolgung, die man eigentlich überwunden zu haben meint. Der zweite Punkt, genau diese Nachverfolgung, diese Aktualisierung des kalten und leeren Vergessens im ihr habt ja nichts draus gelernt, wie auch immer, die eigentlich das Unbegreifliche rationalisieren soll, die sozusagen feststellen soll, wir wären eigentlich die besseren Opfer gewesen, die irgendwie doch klar machen soll, warum die Vernichtung die anderen traf und nicht einen selber. Dieser Rationalisierungswunsch bringt natürlich erst so richtig vor Augen, dass es keinen sinnvollen Grund gab, warum es die einen traf und die anderen nicht. Reproduziert sozusagen erst die Angst, dass man selber genauso hätte Opfer sein können, genauso spurlos und unbetrauert hätte verschwinden können, dass das Überleben Gnade ist und sonst nichts. Produziert gerade den Wunsch, also Unterschlupf zu suchen bei einer Macht, die einem, die einem in Zukunft die Gewähr bietet. Falls das mal wieder passiert, und es gibt ja keinen Grund, wenn es einmal passiert ist, dass es nicht wiederkommt, dass man auch diesmal nicht drankommen möchte. Das heißt, der ganze Traum von Glanz und Größe, den man ja auch irgendwie hat, den die Deutschen auch immer haben, wenn sie über die Taten reden. Es waren schreckliche Taten, aber es waren immerhin die schrecklichsten Taten der Weltgeschichte. Diese ganzen Träume von Glanz und Größe führen eigentlich zu nichts weiter als zur Einübung, gerade nicht aufzufallen, sich zu ducken, heiß beim Großen und Ganzen zu finden. Und diese Vorstellung, das waren wenigstens noch Subjekte, die konnten noch mit einem Wink irgendwie über Leben und Tod entscheiden, ist das, wo man selber dann keinen Anteil haben will, wenn man sich eben ja, ohnmächtig, schwach, schutzbedürftig fühlt. Wenn man aber schließlich und endlich gelernt hat, sowohl irgendwie an der Vergangenheit selber, als auch eben an ihrer Zurichtung im Geschwätz, also in der Zurichtung im Geschwätz, die Verantwortung, Moral, Geschichte endgültig durchschneidet, keine Konsequenzen mehr zwischen Reden und Handeln verlangt. Wenn man also gelernt hat, dass es erst im Jenseits von Geschichte, Moral und Verantwortung eine von allem bürgerlichen Ballast befreite Realitätstauglichkeit gibt, dass man erst ohne diese ganzen Kinkerlitzchen wie Individualität, Zurechnungsfähigkeit und so weiter sich am besten anpassen kann an egal welche Machtverhältnisse, dann erfährt man schließlich und endlich schmerzlich, dass die Zerstörung von Wirklichkeit, wenn nicht alle wirklich gut mitmachen, einen zum lächerlichen Autisten macht. Und das ist eine Erfahrung, die die Deutschen außenpolitisch ja immer wieder sehr schmerzhaft machen müssen, sei es nun als Deutsche im Ausland, die denken, wenn sie irgendwelchen, wenn wir in Ländern kommen, die früher überfallen waren und sagen so, oh, und wir haben uns so auseinandergesetzt und wir sind richtig die guten Deutschen, dass sich dann alle um einen reißen, statt irgendwie, okay, toll zu machen. Aber auch bei diesem ganzen, oh, wir wollen jetzt einen Sicherheitsratssitz, weil wir wirklich wissen, was Recht und Unrecht ist. Oder im Irakkrieg, der ja auch in einer ziemlichen diplomatischen Blamage geendet ist. In all diesen Situationen gibt es ja immer wieder diese Erfahrung von, man hat sich da sonst was ausgemalt, dass eigentlich die ganze Welt nur auf den moralischen Ratschluss von Deutschen wartet und stellt dann fest, dass es eigentlich niemand so richtig interessiert hat. Das ist zwar nicht die Regel, leider, aber es gibt es immerhin als schmerzhafte Erfahrung. Und als eine der geschichtlichen, also als eine sehr aktuelle Situation, wo genau diese Probleme so ein bisschen zusammenkommen, würde ich sagen, kann man den vor 2 Jahren beschlossenen Libanon-Einsatz werten. Der ist genauso ein Fall von Ernüchterung. Es ist ja bemerkenswert, eigentlich kann man sagen, die Möglichkeit, dass deutsche Soldaten, wenn nicht direkt in Israel, aber dann doch vor der Küste irgendwie wirklich bewaffnet aufmarschieren können und dann sogar auch noch von Israel gerufen werden, wie willig oder widerwillig auch immer, ist wirklich die Erfüllung aller Träume deutscher Außenpolitik nach 1989. Und man hat überall eigentlich hingehen dürfen, bloß in dieses eine Fleckchen Land nicht. Und solange man da nicht hingehen durfte, war alles irgendwie nichts. Man kann sagen, ja, so ein bisschen, das war kein wahres Paradies, es gab dort verbotene Bäume. Also man durfte nach Somalia, man durfte nach Afghanistan, aber man durfte nicht dahin. Und umso größer natürlich die Vorstellung, na, wenn man da ist, dann hat man es wirklich erreicht. Nationaler Glanz und Größe wiederhergestellt. Was passiert aber? Nun durfte man da wirklich hin. Und der ganze Einsatz ist irgendwie, statt irgendwie den erträumten Triumphzügen, wo selbst die exemplarischen Opfer von einst die Deutschen sozusagen anrufen und sagen, stellt hier wieder Recht und Ordnung her, zeigt uns, was gut und böse ist, ruft uns, macht das für uns klar, wir können nicht ohne euch, entpuppt sich dann in der Realität als ein, nicht als ein Selbstherrscher, als Sozialarbeitereinsatz, sondern als ein besserer Hilfszöllner-Trupp, der da vor der Küste schippert. Die Wiederherstellung, die Befreiung von der Vergangenheit in den Grenzen der 7-Meilen-Zone, eine Tragödie, die von der Farce kaum zu unterscheiden ist. Es ist ja ziemlich bemerkenswert, dass über diesen Einsatz von allen deutschen Militäreinsätzen wirklich die wenigste Diskussion stattgefunden hat, obwohl es gerade von allem, was vorher gekommen ist, und sowohl von Regierungsseite, also ich erinnere mich, wie schon 1994 eigentlich Jochel Fischer davon träumte, dass deutsche Blauhelme doch nach Israel gehen sollten und da irgendwie den Frieden sichern, wie auf der Seite da eigentlich quasi überhaupt nicht drüber geredet worden ist, sondern nur sehr als Business as usual, aber auch wie von anderer Seite. Von antideutscher Seite war das ja mal irgendwie sozusagen das absolute Worst-Case-Szenario. Es tritt ein und mag da aber lieber nicht so richtig drüber reden, weil so ganz gegen den Willen Israels passiert das da ja nicht. Aber auch von antideutscher Seite hat eigentlich niemand irgendwie groß Interesse gehabt, da die Blamage irgendwie vorzuführen. Niemand mochte da eigentlich so richtig drüber reden. Und ich glaube, das hat eben genau damit zu tun, dass diese Wunsch- oder Albtraumerfüllung sich als so ein unglaublich mittelmäßiges Unternehmen entpuppt hat, was es eigentlich nicht hat sein können. Man kann das auch an den Metaphoriken sehen. Der der Tagtraum, man will den Israelis die Ohnmacht demonstrieren, also jetzt von deutscher Politikseite auch noch deren Beifall einheimsen, streng aber gerecht die Opfer von eins daran hindern, rückfällig zu werden. Und dadurch, dass man den Juden eine Lektion in Sachen Menschenrechte erteilt, soll zugleich der Nahostkonflikt gelöst werden. Und nun ist dieser Traum in greifbarer Nähe gerückt und ist aber dadurch auch in die realpolitischen Verlaufsformen eingebunden. Und aus diesem phantasmatischen Agieren über den Parteien stehend, die Dinge ordnend nach Gut und Böse, wird ein stinknormaler Opportunismus. Die Frage, wer ist da unten der Stärkere? Und da bleibt eben vom Bild der umjubelten Schutztruppe wenig übrig. Israel jedenfalls ist noch nicht schwach genug, Deutsche als Befreier zu begrüßen und statt als Helden, die ihre Sozialarbeiterfahne irgendwo einpflanzen, agieren die Deutschen gezwungenermaßen als Händler oder in ihren eigenen Worten als ehrliche Makler. Was von Maklern zu halten ist, weiß ja aber nicht nur ein alter Häuserkämpfer wie Jockel Fischer zu Genüge. Gerade unter dem Gesichtspunkt der Sehnsucht nach Allmacht, unter dem es sozusagen zwangsläufig stehen musste, von Allmacht und Allmacht hier, Ohnmacht da, ist der Libanon-Einsatz viel zu verquer, viel zu popelig, viel zu kleinlich, das heißt also einfach viel zu irdisch. Keine große Oper, höchstens eine Operette. Und genau das ist, denke ich, das Problem überhaupt, was die Deutschen dann eigentlich haben. Was sie als Träume vorgeben haben zu können, würde sich bei der Verwirklichung immer nur so entpuppen wie hier. Und man macht dann besser nicht viel Worte drüber, weil es so peinlich ist. Man hat zum Beispiel jetzt, was will man überhaupt da in der ganzen Außenpolitik? Man hat jetzt die ganzen Islamisten in Stellung gebracht, in mühsamer Kleinarbeit. Man hat wirklich irgendwie dafür gesorgt, dass der Iran handlungsfähig wird. Man hat irgendwie alle möglichen entschiedeneren Vorgehensweisen versucht, so weit wie möglich abzublocken. Man hat irgendwie auf nicht höchst diplomatischer Ebene, aber zumindest so irgendwie unterschwellig durch Friedrich-Ebert-Stiftung hier die Hisbollah aufgepäppelt und keine Ahnung was. Aber wofür eigentlich? Spricht man von Kollaboration, wie das in antideutschen Veröffentlichung häufig geschieht, verfehlt das die Machtverhältnisse. Die Islamisten sind natürlich nicht die, denen sich eine kleine deutsch-europäische Hilfstruppe andient, wie Kollaboration sagt. Sie sind aber auch nicht die Hilfstruppen, die irgendeine souveräne Macht da gerade in Stellung bringt, weil das eine Zweckmittelrationalität unterstellt, die dieses Agieren überhaupt nicht hat. Man kann noch nicht mal so ganz von geteiltem Wahn sprechen, weil dieser geteilte Wahn eben an einem europäischen Kalifat seine Grenze finden würde. Denn tatsächlich ist ja ein größerer Konversionsprozess zum Islam unter Deutschen im Moment doch noch ziemliche Lunatic Fringe-Sache und die Vorstellung, dass die deutsche Außenpolitik jetzt wirklich verfolgt, dass es sich alles unterwirft an die islamischen Vorherrschaft, ist ja auch Blödsinn. Fragt sich, was wollen die eigentlich von denen? Man könnte das Verhältnis am ehesten noch als so eins von wie in der Comedy gibt es Konservendosen Gelächter, also Gelächter, was einen abnimmt, sich selber zu freuen, weil das tut das Fernsehen ja für einen. In so einem Sinne könnte man sagen, sind die Islamisten der Konservendosenhass der Deutschen. Die hassen für einen, das muss man dann nicht mehr selber machen. Man kann Halloween feiern und trotzdem die Amerikaner hassen, weil das tun ja dann irgendwie die Islamisten für einen. Aber auch das ist natürlich etwas, was nicht so ewig lange gut geht. Und genau diese Frage, was wollen die Deutschen eigentlich von den Islamisten? Das ist wirklich ein Rätsel und je länger sie erfolgreich agieren, desto schwerer lastet das auf ihnen eigentlich auch. Dass sie wirklich nicht so richtig wissen, was das soll. Einfach nur kleiner Einschub zu diesem Islamneid. So, die tun wenigstens noch was. Ich könnte das ja nicht, aber die opfern sich wenigstens noch was. Gibt es übrigens auch in der Vergangenheitsbezug eine schöne Parallele. Es gab ein Interview mit dem Schauspieler, der den Fliegerbaron, den Roten Baron aus dem Ersten Weltkrieg gespielt hat. in so einem deutschen Blockbuster von neulich. Das muss ein fürchterlicher Schinken sein. Der erklärt jedenfalls im Interview, also der Schauspieler, er bewundert diesen Richthofen, hieß er, glaube ich, den Kampfflieger, weil er jeden bewundert, der den Mut findet, wirklich sich so mit seinem Leben einzusetzen für sein Vaterland. Und ich, sagt dann der Schauspieler, ich könnte das nicht. Also es ist genau dieses, der deutsche Nationalismus, der sich aus einer Unfähigkeit zum Nationalismus speist. Ich könnte das ja nicht, mich für mein Vaterland zu opfern, aber ich finde es toll, wenn die es in der Vergangenheit getan haben, ich finde es toll, wenn die Islamisten das heute tun. Es ist also eine ziemlich verquere Situation, in der die Deutschen ihre ganze, ja, ihr komisches Verhältnis zur Vergangenheit, ihr komisches Verhältnis irgendwie zu Israel, ihr komisches Verhältnis zu den Islamisten gebracht hat. Eins, wo eigentlich ein Befreiungsschlag nötig wäre, wo man eigentlich fast das Gefühl hat, sie haben ihn nur produziert, um ihn endlich führen zu können. Stellt man sich vor, dass dieser Befreiungsschlag, es gibt auch nichts, was dagegen spricht, dass dieser Befreiungsschlag nicht wieder in alten Formen stattfinden könnte, wie schon einmal nach dem ganzen Gewurstel und Gequäle der Weimarer Republik. Aber gleichzeitig ist so eine Prognose natürlich immer in der Gefahr, antideutsche Allmachtsfantasien in die Welt zu setzen oder so, wie Kurt es mal gesagt hat. Die Letzten, die noch glauben, dass von deutschen Macken und Ticks die Welt abhängt, das sind wirklich die Antideutschen. Auch das sollte man nicht vergessen. Kurt hat in dem gleichen Aufsatz erklärt, Faschismus, neben vielen anderen Punkten, Faschismus hängt vom Jugendkult ab. Es gibt aber keine Jugend in Deutschland. Deutschland ist überaltert, deshalb geht das nicht. Vielleicht sollte man sich als Alternative zu einem Befreiungsschlag nach alten Muster vertraut machen mit etwas wirklich noch nie Dagewesenem, was aber adäquate Einstufe einer Gesellschaft ohne Zukunft wäre, nämlich die neue und noch genauer zu bestimmende politisch-ökonomische Konstellation eines Senioren- oder Altersheim-Faschismus. Und wenn man die Zähledigkeit und Bösartigkeit von Greisen in diesem Lande kennt, ist das keine, wie soll man sagen, besonders beglückende Perspektive. Das wären so meine Punkte zur Diskussion.